Zur Gratulation zum erfolgreichen Atomsprengkopf-Explosionsversuch, bei dem die nationale Kraftsonde Korea wiederum nachhaltig demonstriert wurde, veranstalteten die Gebietsgesellschaft Yanbian des Generalverbandes der China-Koreaner und ihre Zweigstellen und die Gebietsgesellschaft Yanbian des Verbandes der koreanischen Jugend in China am 17. September in der chinesischen Stadt Yanji, Provinz Jilin, eine festliche Zusammenkunft.